die in ihrem Namen tiefen Schmerz verbunden hat. Buchenwald, wie prägst du das Bild dieser Stadt, die in Glanz gehüllt ist?